7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy fucking New Year! Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr FM4 Community, frohes neues Jahr Universum, frohes neues Jahr Gerstin, Gerstin Payer. Frohes neues Jahr Christoph Sipin, Happy New Year, Happy 2024. Geh mal Donauwalzer tanzen. Oh ja, yeah, so gerne. Thank you. und das ganze FM4-Studio applaudiert. Die erste Show. Give me your liver and I'll give you my heart, heart, heart. Silvester mit FM4. Guessing as Empire, fühlst du dich jetzt anders, dass es jetzt 2024 ist? Ja, ich bin gewachsen, 2 Zentimeter. Ja, ich fühle mich auch so, als ob ich viele Zentimeter gewachsen bin. Wie viele Zentimeter seid ihr gewachsen in den letzten 5 Minuten? Schickt uns eine Nachricht an per WhatsApp an 0664 828 4444 oder ruft an 0800 226 996, oder die Menschen, die hier sind. Ja, so viele Nummern wie Menschen sind hier. Ja, soll, mag irgendwer irgendwas sagen? Hallo. Ich habe gerade gehört, Gratulation! Ihr bekommt ein Baby! Hey! There is life coming up im nächsten Jahr. Und übrigens, ein Glückskeks noch für dich, Christoph. Hast du schon eins? Nein, noch nicht. Warte, ich öffnen wir dir das in ein paar Minuten? Ja, bitte. Weil wir bleiben noch hier. Ich werfe jemand anderen zu. Anka Tikoi, du hattest schon eines. Hier ist das erste Lied des Jahres 2024. Das sind der Libertines mit Run, Run, Run. So soll's sein. Lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest a candle like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of 1,000 men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'm tomorrow's happiness. We don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only money. Erste Show. Silvester mit FM4. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wreck. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your world. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die man wertschätzen muss. All the small things, Blink 182. Die erste Show. Silvester mit FM4. Ihr hört euren allerliebsten Radiosender Radio FM4 und keine Sorge, wir werden immer für euch da sein. Wir sind 2023 da gewesen, wir werden 2024 da sein and for all eternity. Gersin Bayer und Christoph Sabin sind für euch im Studio bis 1 Uhr noch und dann gibt's Musik die ganze Nacht hier. Jetzt ist Zeit für so Glückskeks-Spaß, oder? Ich liebe dieses Geräusch. Öffnen wir unsere jeweils eigenen Glückskekse oder füreinander? Füreinander. Möchtest immer du beginnen? Füreinander. Ja, sehr gerne. Bei so einer lieben Frage. Oh, das ist toll. Das ist richtig toll. Was hast du? Christoph, tomorrow will be your lucky day. Morgen wird es dein Glückstag sein. Das steht da. No joke. Aber am 1. Januar wollte ich nur daheim liegen und Pizza essen. Ja, das wird so. Du wirst so glücklich sein. Okay, Achtung. Ich mache jetzt dieses sehr im Radio sehr fürchterliche Geräusch. Und öffne dann. Isst du eigentlich den Teig von den Glückskeksen? Niemals. Ich gebe ihn immer jemanden. Esst ihr den Teig von den Glückskeksen? Schickt eine Nachricht an die WhatsApp-Nummer 0664 828 4444 und erzählt uns, ob ihr den Teig von den Glückskeksen esst. Aber eigentlich ist es uns wurscht. Lies den Papierstreifen vor, lies den Papierstreifen vor, ich bin so neugierig. Man wird dir eine schöne Reise ermöglichen. Ja, wer? Nein, stimmt, Mann. Schreibt uns eine Nachricht an 0800. Ruft an 0800 226 996 und erzählt uns, wer Gersim Pai eine schöne Reise ermöglichen wird. Man wird dir eine schöne Reise ermöglichen. Wir kriegen über unsere WhatsApp-Nummer 0648 schöne Nachrichten noch, zum Beispiel von Fips. Und Fips hat gesagt, Prosit Neujahr, The Verve als letzte Nummer 2023 war mega, jetzt brauchen wir mehr Dancy Beyoncé oder so. Oder so finde ich super und deswegen gibt's jetzt Beyoncé für dich, Fips. Und für alle anderen auch. Happy fucking New Year! Haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, I stunt yellow, want it, I dream it, I work hard, I grind till I own it, I twirl on the middle, albino, alligator, a panino with a cedo, sipping Cuervo and no chill out. Sometimes I go out, I go out, I go hard, I go hard. Yeah, what's mine? Hey, what's mine? I'm a star, I'm a star, cause I slay. Cause all this conversation, always stay gracious, best revenge is your paper. Socks. drives a Naira. But he doesn't know who I am, and he doesn't give a damn about me. 'Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Yeah, I'm just a teenage dirtbag, baby. Listen to Iron Maiden, maybe with me. It's prom night and I am lonely, lo and behold, she's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Maiden. Die erste Show. I'm giving man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Die Schaumkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal lieben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine süße Warenabteilung im Supermarkt, die Lösung, wenn mal was hakt, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart, und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Silvester mit FM4. Ihr hört die allererste Show des Jahres 2024, die es jemals auf diesem Sender namens Radio FM4 gegeben hat. Wir fahren mit euch ins neue Jahr. Wir hoffen, dass es euch sehr, sehr, sehr gut geht gerade. Und ihr, egal wo ihr seid, eine gute Zeit habt mit dem Programm von Radio FM4. Anka-Di Koi und FM4s Lisa Schneider haben, Lisa, du hast noch keinen Glückskeks bekommen. Noch nicht. Gessin, liebe Paya, hat einen Glückskeks für mich. Ja, ich hab das. Und aber du musst rascheln ins Mikro. Also ins Mikro rascheln. Ja. Nur für dich. Ist mittlerweile eine Tradition geworden an diesem Abend. Das ist mein Motto 24, was da jetzt draufsteht. Oh, es ist mir eine große Ehre, dass... Ja. Wow, ist wieder mal legendär, so wie du bist. Ja. Sie sind bereit, ihren Kopf mit neuen Ideen zu füllen. Wie viele neue Ideen passen noch in deinen Kopf rein? Zumindest 13 neue Ideen. Ja. 13? Ja, 13. Nur 13? Wieso denn jetzt 13? Alles die beste Zahl. Die allerbeste Zahl der Welt. Für jeden Monat Altersmanns, oder? Ja, ja, voll. Ja, genau. Wow. Also da bin ich sehr gespannt. Kannst du es auf Englisch auch lesen? Ja, unbedingt. You're ready to fill your head with new ideas. Ja, spitze. Klingt viel besser. Was sagst du dazu, Kathi? 13 new ideas. Was sagt Alexandra Rodriguez dazu? So viele neue Ideen. Oh Gott, okay, wir werden nicht besser. Vielleicht machen wir noch alles auf. Ja, komm. Krieg ihr einen zweiten Glückskeks. Nein, Alex Rodriguez kriegt ihren Glückskeks. Alex Rodriguez macht einen Glückskeks. Alex, ich mach deinen Keks auf. Hört sie das? Rascheln? Okay, Alex, bist du bereit? Die Silvester-Tradition. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Okay, warte. Knack. Moment. Knack. Alexandra, dein Keks 2024 sagt, alles bekommt eine neue Bedeutung, wenn man es mit den Augen der Liebe betrachtet. Okay, das ist sogar nice auf Englisch. Und wie jetzt auf Englisch? Anka-Di Koi. Seen with the eyes of love, Everything gets a new meaning, Alex. Are you ready for it? I'm so ready for it. Gut, dass es nach Mitternacht ist, da ist Zeit für Sleaziness halt. Hey, ihr habt ein Sleazy-Lied mitgebracht, Anka Dikor und Lisa Schneider. Oh yes, yes, yes. Ja, also wie war das gerade? Wir stehen draußen und reden über ein und Lied. Ich sag, ich will Rock Your Body von Justin Timberlake. Ja, und die war so, das ist ein Wahnsinn, ursuper, aber... Und dann, im gleichen Moment habe ich mir gedacht, nein, Moment, dieser Typ hat geile Musik gemacht, aber er war auch ein bisschen... Oschig, also wir reden von Justin Spears. Timberlake. Wir reden von Justin Timberlake, ja. Er war nicht nur ein bisschen... Er war ein bisschen oschig Britney gegenüber und auch during Nipplegate auch Janet Jackson gegenüber. Ja. Da hätte man mal ein bisschen was sagen können, ein bisschen den Mund aufmachen, ein bisschen solidarisch sein. Nein, und deswegen, lieber Justin, schmeißen wir dich aus der Playlist und spielen stattdessen Toxic von Britney Spears. Toxic, bester Song. There you go. Mit David Oistrach auf der Violine hier jetzt. Britney Spears mit Toxic. Drache süß. Baby, can't you see? I'm calling. Toxic Britney Spears, FM4 2024. Wir hören hier nur die besten Lieder. Und zu den besten Liedern gehört ein Lied, das ist Westland von den Ärzten, aber in der Unplugged-Version. Ihr hört es hier im Hintergrund. mich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch und ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Schließe ich die Augen, stell mir vor, ich sitz am Meer, dann denk ich an diese Insel und mein Herz, das wird so schwer. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Erste Show. Silvester mit FM4. Manchmal ist es eine Madman-Situation, aber keine Sorge, FM4 begleitet euch dadurch und wir wollen euer Kompagnon sein auf dieser Reise, die ihr da macht durch das Leben. Den machen wir bei Shoutouts bekommen, oder? Gersin Empire. Shoutout an Hannes Kannes, denn er findet uns scharf. Das finde ich super. Und speaking of, die Verena ist seit einem halben Jahr mit ihrem Freund zusammen und sie haben sich bei der Hochzeit einer ihrer besten Freunde verliebt. Und ihre Message an uns ist: heute Silvester, make love, no war. Und jetzt geht's weiter. Agatha ist gerade im Cashflow, weil sie mit ihrem Sohn das Brettspiel Monopoly spielt. Und übrigens, die Astrid, Shoutout an dich, Astrid, weil sie isst den Teig von den Glückskeksen. Und Astrid, für dich esse ich jetzt danach dann alle Kekse im Studio auf. Und Christoph, weißt du, was ich liebe? Träume. Ja? Vor allem den Traum von der Ina, weil die hat heute Nacht davon geträumt, dass sie die Silvestersendung moderiert. Finde ich irgendwie cool. Sie hat nicht mehr dazu gesagt. Ich glaube, sie hätte Tina Turner gespielt. Nächstes Jahr wirst du die Silvestersendung moderieren. Keine Sorge. Und wir haben noch ein finales Shoutout von allen Menschen, die hier im Studio sind. An euch alle da draußen. Wir lieben euch alle. Und so ein letztes Anker, die Koi, alle, die noch da sind. FM4, Lisa Schneider, Klaus Diebisch, Alexander Rodriguez, alle anderen Menschen, die heute hier sind. Was habt ihr den Leuten noch zu sagen? Jetzt schnell, ihr habt 20 Sekunden. Zeit. Okay, Oasis Forever. Okay, super. Klaus Diebisch. 24 das Jahr, um das Shit together zu kriegen. Ja, super. Alex Rodriguez. Oder auch nicht. Passt und weiter gehen wir. Na komm. Ashlyn. What are we getting together for our new year? I'm going to make things worse. I'm in front of myself and everyone around. Apparently, I didn't look everyone in the eye when we did cheers, so everyone's going to get bad sex. You're welcome. Thanks for that. Es wird nicht nur schlechten Sex geben im neuen Jahr 2024. Es gibt auch fantastische Musik hier auf Radio FM4. Jetzt gibt's sehr, sehr, sehr viel Dance-Party-DJ-Sets die ganze Nacht durch. FM4-Programm hört nie auf. Wir begleiten euch immer. Genießt die Nacht hier mit dem Programm von Radio FM4. Vielen herzlichen Dank, Yasin, und guten Rutsch ins Jahr 2025 wünsche ich dir jetzt schon. Vielen herzlichen Dank dir, lieber Christoph Sepien. Das war super wunderbar. Ich hoffe, ich rutsche auch 2025 mit dir. Nicht ausrutschen. Alles Gute an euch alle. Und nochmal von uns allen hier im Studio. Happy New Year! Job when there's nothing worth working for.